Obwohl Philosoph, achtete Monsieur Homais die Toten. Ohne dem armen Charles zu grollen, kam er am Abend wieder, um bei der Leiche zu wachen, brachte drei Bücher mit und eine Schreibmappe, denn er wollte sich Gedanken notieren. Monsieur Bournisien war schon da, und zwei hohe Kerzen brannten am Kopfende des Bettes, das man aus dem Alkoven gezogen hatte. Der Pharmazeut, den das Schweigen bedrückte, äußerte alsbald Klagen über die unglückliche junge Frau. Und der Priester antwortete, jetzt könne man nur noch für sie beten. »Gleichwohl«, erwiderte Homais, »eins von beiden, entweder ist sie im Stand der Gnade gestorben, wie die Kirche sich ausdrückt, und dann braucht sie unsere Gebete nicht, oder sie ist unbußfertig dahingeschieden, so lautet, glaube ich, der kirchliche Ausdruck, und dann«, Bournisien unterbrach ihn und entgegnete mürrisch, »dennoch müsse man beten.« »Aber«, gab der Apotheker zu bedenken, »wenn Gott alle unsere Nöte kennt, wozu soll das Gebet nützen?« »Wie bitte«, rief der Geistliche, »das Gebet, sind Sie denn kein Christ?« »Verzeihung«, sagte Homais, »ich bewundere das Christentum. Es hat erstens die Sklaven befreit, eine Moral in die Welt gebracht. Darum geht es nicht. Alle Schriften, was die Schriften betrifft, lesen Sie in den Geschichtsbüchern nach. Man weiß, dass sie von den Jesuiten gefälscht wurden.« Charles kam herein, und auf das Bett zutretend zog er langsam die Vorhänge beiseite. Emmas Kopf war nach der rechten Schulter geneigt. Der Winkel ihres Mundes, der offen stand, sah aus wie ein schwarzes Loch im unteren Teil ihres Gesichts. Die beiden Daumen waren nach innen zur Handfläche gekrümmt, eine Art weißer Staub lag auf ihren Wimpern und die Augen verschwanden allmählich in einer schleimigen Blässe, die einem feinen Netz glich, als hätten Spinnen ihre Fäden gezogen. Das Laken war eingesunken von ihren Brüsten bis zu ihren Knien und hob sich dann wieder bei den Zehenspitzen. Charles war es, als lasteten ungeheure Massen auf ihr, ein riesiges Gewicht. Vom Kirchturm schlug es zwei. Man hörte das drohende Gemurmel des Flusses, der im Finstern dahinströmte am Fuß der Terrasse. Monsieur Bournisien schneuzte sich hin und wieder geräuschvoll, und Homais Feder kratzte übers Papier. »Auf, mein guter Freund«, sagte er, »gehen Sie schlafen. Der Anblick zerreißt Ihnen das Herz.« So wie Charles draußen war, begann der Disput zwischen Apotheker und Pfarrer von Neuem. »Lesen Sie Voltaire«, sagte der eine, »lesen Sie D'Holbach, lesen Sie die Enzyklopädie.« »Lesen Sie die Briefe einiger portugiesischer Juden«, sagte der andere, »lesen Sie die Rechtfertigung des Christentums von Nicolas, einem ehemaligen Richter.« Sie gerieten in Eifer. Sie hatten rote Köpfe, sie redeten gleichzeitig, ohne etwas hören zu wollen. Bournisien war empört über so viel Frechheit, Homais war verblüfft über so viel Dummheit. Und fast hätten sie einander beschimpft, als Charles plötzlich wieder auftauchte. Er wurde angezogen wie durch einen Bann. Ständig kam er die Treppe herauf. Er stand ihr gegenüber, um sie besser zu sehen. Und er versank in diese Betrachtung, die dank ihrer Tiefe nicht länger schmerzte. Er erinnerte sich an Geschichten von Katalepsie, an die Wunder des Magnetismus. Und er sagte sich, wenn er seinen Willen ganz fest anstrengte, konnte er sie ja vielleicht wieder lebendig machen. Einmal beugte er sich sogar über sie und rief leise, »Emma, Emma!« Unter seinem kraftvoll ausgestoßenen Atem flackerten die Kerzenflammen gegen die Wand. Bei Tagesanbruch kam die alte Madame Bovary. Als Charles sie umarmte, floss wieder ein Tränenstrom. Sie versuchte, wie es der Apotheker getan hatte, ihn wegen der Beerdigungskosten zu ermahnen. Er wurde so zornig, dass sie verstummte, und er gab ihr sogar den Auftrag, unverzüglich in die Stadt zu fahren und alles Nötige zu kaufen. Charles blieb den ganzen Nachmittag allein. Berthe hatte man zu Madame Homais gebracht. Félicité war oben im Zimmer mit Mutter Lefrançois. Am Abend empfing er Besuch. Er stand auf, schüttelte Hände, ohne ein Wort herauszubringen. Dann setzte man sich zu den anderen in einem großen Halbkreis vor dem Kamin. Den Kopf gesenkt und die Knie übereinander gelegt, wippten sie mit dem Bein und ließen von Zeit zu Zeit einen tiefen Seufzer vernehmen, und ein jeder langweilte sich maßlos. Dennoch wollte keiner fortgehen. Als Homais um 9 wiederkam, man sah nur noch ihn auf dem Platz seit 2 Tagen, war er bepackt mit großen Mengen von Kampfer, Benzoe und aromatischen Kräutern. Außerdem brachte er ein Glas Chlor, um die Miasmen zu verjagen. In diesem Augenblick kümmerten sich gerade das Dienstmädchen, Madame Lefrançois und Mutter Bovary um Emma und waren dabei, sie fertig anzukleiden. Sie zogen den langen, steifen Schleier herab, der sie zudeckte bis an die Atlasschuhe. Félicité schluchzte. »Oh, meine arme Herrin, meine arme Herrin!« »Schaut nur«, sagte seufzend die Wirtin, »wie hübsch sie noch ist. Man könnte schwören, dass sie gleich wieder aufsteht.« Dann beugten sie sich hinunter, um ihr den Kranz aufzusetzen. Sie mussten den Kopf ein wenig anheben, und da schoss ihr ein Schwall schwarzer Flüssigkeit wie Erbrochenes aus dem Mund. »Oh, mein Gott, das Kleid, Vorsicht!« rief Madame Lefrançois. »Helfen Sie uns doch«, sagte sie zum Apotheker, »oder haben Sie vielleicht Angst?« »Ich Angst«, entgegnete er schulterzuckend, »das wäre ja noch schöner. Ich habe Schlimmeres gesehen im Hotel Dieu, als ich Pharmazeutik studierte. Wir haben Punsch im Seziersaal zubereitet. Das Nichts schreckt einen Philosophen nicht, und ich habe sogar die Absicht, das sage ich oft, meinen Körper dem Krankenhaus zu vermachen, damit ich später der Wissenschaft diene.« Bei seinem Eintreffen fragte der Pfarrer, wie es Monsieur gehe, und auf die Antwort des Pharmazeuten erwiderte er, »Der Schlag, verstehen Sie, ist noch zu frisch.« Da beglückwünschte ihn Homais, dass er nicht wie jeder andere Gefahr laufe, eine geliebte Gefährtin zu verlieren. Daraus entwickelte sich ein Disput über den Zölibat der Priester. »Denn«, sagte der Apotheker, »es ist nicht natürlich, dass ein Mann ohne Frauen auskommt. Man hat Verbrechen gesehen, Sapperment aber auch«, rief der Geistliche, »wie soll ein in der Ehe gefangener Mensch zum Beispiel das Beichtgeheimnis wahren?« Homais attackierte die Beichte, Bournisien verteidigte sie. Er schwärmte von Wiedergutmachungen, zu denen sie führe, er gab verschiedene Anekdoten über plötzlich ehrbar gewordene Diebe zum Besten, Soldaten war es vor dem Beichtstuhl wie Schuppen von den Augen gefallen, in Freiburg gab es einen Minister. Sein Gefährte schlief. Da ihm die stickige Zimmerluft ein wenig das Atmen erschwerte, öffnete er das Fenster, was den Apotheker weckte. »Hier eine Prise«, sagte er, »nehmen Sie. Das zerstreut.« Anhaltendes Gebell tönte irgendwo in der Ferne. »Hören Sie den Hund heulen?« sagte der Apotheker. »Es heißt, Sie wittern die Toten«, antwortete der Geistliche. »Das ist wie bei den Bienen. Die schwärmen aus ihrem Stock, wenn ein Mensch stirbt.« Homais wandte nichts ein gegen dieses Vorurteil, denn er schlief schon wieder. Der robustere Monsieur Bournisien bewegte noch eine Weile leis die Lippen, dann sackte das Kinn allmählich hinab. Er ließ sein dickes, schwarzes Buch fahren und begann zu schnarchen. Sie saßen einander gegenüber, den Bauch gewölbt, das Gesicht verquollen, die Miene griesgrämig. Nach so viel Zwist endlich vereint in gleicher menschlicher Schwäche, und sie rührten sich um kein bisschen mehr als die Leiche neben ihnen, die aussah, als ob sie schliefe. Charles, der hereinkam, weckte sie nicht. Es war das letzte Mal. Er wollte Abschied nehmen. Die aromatischen Kräuter rauchten noch, und bläuliche Dunstwirbel vermischten sich am Fensterrand mit hereindringendem Nebel. Ein paar Sterne glitzerten, und die Nacht war lau. Von den Kerzen tropfte Wachs in dicken Tränen auf die Bettlaken. Charles schaute zu, wie sie brannten, ermüdete seine Augen am Glanz ihrer gelben Flamme. Wasserlinien schillerten auf dem Satinkleid weiß wie Mondenschein. Emma verschwand darunter, und ihm war, als ströme sie aus sich heraus, verliere sich unmerklich in Dinge ringsum, in die Stille, in die Nacht, in den Wind, der vorüberstrich, in die feuchten Wohlgerüche, die emporstiegen. Dann sah er sie plötzlich im Garten von Tost, auf der Bank vor der Dornenhecke oder in den Straßen Rouens, auf der Schwelle ihres gemeinsamen Hauses, im Hof von Les Bertaux. Er hörte noch das Lachen der lustigen Burschen, die unter den Apfelbäumen tanzten. Das Zimmer war erfüllt vom Duft ihres Haars und ihr Kleid knisterte in seinem Arm wie sprühende Funken. Es war dasselbe Kleid, dieses hier. Lange dachte er an all die entschwundenen Seligkeiten, an ihre Posen, ihre Gebärden, den Klang ihrer Stimme. Nach einer Verzweiflung kam die nächste und immer so weiter, unerschöpflich wie die Wellen einer alles überschwemmenden Flut. Ihn packte furchtbare Neugier. Langsam, mit Fingerspitzen bebend, hob er den Schleier. Doch ihm entfuhr ein Schreckensschrei, der die beiden anderen weckte. Sie zogen ihn hinunter in die Stube. Dann kam Félicité und sagte, er wolle Haare. »Schneiden Sie welche ab«, erwiderte der Apotheker. Und da ihr der Mut fehlte, ging er selbst mit der Schere in der Hand. Er zitterte so stark, dass er an mehreren Stellen in die Schläfe stach. Gegen die Aufregung ankämpfend machte Homais schließlich auf gut Glück zwei oder drei beherzte Schnitte, und so entstanden weiße Male in dem schönen schwarzen Haar. Apotheker und Pfarrer vertieften sich wieder in ihre Geschäfte, nicht ohne bisweilen zu schlafen, was sie sich bei jedem Erwachen gegenseitig vorwarfen. Dann besprengte Monsieur Bournisien das Zimmer mit Weihwasser und Homais streute etwas Chlor auf den Boden. Félicité hatte ihnen auf der Kommode fürsorglich eine Flasche Branntwein, einen Käse und eine große Brioche bereitgelegt. Darum seufzte der Pharmazeut am Ende seiner Kräfte gegen 4 Uhr früh. »Meiner Seele, ich würde mich gern restaurieren!« Der Geistliche ließ sich nicht lange bitten. Er ging, um seine Messe zu lesen, kam wieder, hernach aßen sie und tranken, alberten auch ein bisschen, ohne recht zu wissen, warum, angesteckt von jenem unbestimmten Frohsinn, der einen erfasst nach stundenlanger Traurigkeit. Und beim letzten Gläschen sagte der Priester schulterklopfend zum Apotheker, »Am Ende werden wir uns noch vertragen.« Unten im Vorraum begegneten sie den Arbeitern, die gerade ankamen. Charles musste nun 2 volle Stunden den Hammer erleiden, der auf die Bretter schlug. Dann brachte man sie herunter in ihrem Eichensarg, der in die beiden anderen gesenkt wurde. Diese aber waren zu groß, und so verstopfte man die Zwischenräume mit Wolle aus einer Matratze. Als schließlich die 3 Deckel glatt gehobelt, zugenagelt, verlötet waren, stellte man sie vor die Tür. Man öffnete das Haus sperrangelweit, und die Bewohner von Yonville strömten herbei. Vater Roux kam. Er wurde ohnmächtig auf dem Platz beim Anblick des schwarzen Tuchs. Er hatte den Brief des Apothekers erst 36 Stunden nach dem Ereignis empfangen, und aus Rücksicht auf seine Gefühle hatte Monsieur Homais ihn so abgefasst, dass man nicht recht schlau daraus wurde. Der gute Mann fiel zunächst um, wie vom Schlag gerührt. Sodann verstand er, dass sie nicht tot war, vielleicht aber doch. Am Ende hatte er seinen Kittel übergezogen, seinen Hut genommen, einen Sporn an seinen Schuh geschnallt und war losgeritten in gestrecktem Galopp. Und auf dem ganzen Weg verzehrte sich Vater Roux atemringend vor Angst. Einmal musste er absteigen. Er sah nichts mehr, er hörte Stimmen rundherum. Ihm war, er werde verrückt. Der Tag graute. Er sah 3 schwarze Hühner auf einem Baum schlafen. Ihn schauderte voll Entsetzen über dieses Omen. Da versprach er der heiligen Jungfrau 3 Messgewänder für die Kirche und dass er barfuß vom Friedhof in Les Bertaux bis zur Kapelle von Vassonville gehen werde. Als er in Maromme eintraf, rief er laut nach den Wirtsleuten, rannte mit der Schulter gegen die Tür, stürzte sich auf den Hafersack, goss eine Flasche süßen Zidre in die Futterkrippe und schwang sich wieder auf den Gaul, der galoppierte, dass die Funken stoben. Er sagte sich, bestimmt werde man sie retten. Die Ärzte würden ein Mittel finden, das war gewiss. Er rief sich alle wundersamen Heilungen ins Gedächtnis, von denen man ihm erzählt hatte. Dann erschien sie ihm als Tote. Sie lag da, vor ihm, rücklings hingestreckt, mitten auf der Landstraße. Er riss am Zügel, die Halluzination verschwand. In Quincampoix trank er, um sich aufzuputschen, 3 Kaffee hintereinander. Er dachte, vielleicht habe man sich beim Schreiben im Namen geirrt. Er suchte in seiner Tasche den Brief, spürte ihn, hatte keinen Mut, ihn zu öffnen. Er argwöhnte gar zuletzt, es könne womöglich ein Schabernack sein, die Rache von irgendwem, der Einfall eines Beschwipsten, und außerdem wäre sie tot, dann wüsste man's doch. Nein, und noch einmal nein. Die Landschaft hatte nichts Außergewöhnliches, der Himmel war blau, die Bäume flirrten, eine Schafherde kreuzte, er gewahrte das Dorf. Man sah ihn heransprengen, tief über sein Pferd gebeugt, auf das er wild eindrosch und von dessen Sattelgurt Blut tropfte. Als er wieder zu sich gekommen war, sank er Bovary, Tränen überströmten die Arme. »Meine Tochter, Emma, mein Kind, erklären Sie mir!« Und der andere erwiderte schluchzend, »Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist ein Fluch.« Der Pharmazeut trennte sie. »Diese grässlichen Einzelheiten sind überflüssig. Ich werde Monsieur von allem in Kenntnis setzen. Da kommen schon die Leute. Etwas Würde zum Donnerwetter, etwas Philosophie.« Der arme Junge wollte sich stark zeigen, und so wiederholte er mehrmals, »Ja, Mut.« »Nur zu«, rief der gute Mann, »mir wird's daran nicht fehlen. Himmel, Herrgott, nochmal, ich gehe mit ihr bis ans Ende.« Die Glocke läutete. Alles war bereit. Jetzt hieß es aufbrechen. Und im Chorgestühl sitzend, einer neben dem anderen, sahen sie immerfort die 3 Vorsänger hin und her laufen und psalmodieren. Der Serpentist blies aus Leibeskräften. Monsieur Bournisien in vollem Staat sang mit hoher Stimme. Er verneigte sich vor dem Tabernakel, hob die Hände, öffnete die Arme. Lestiboudois wanderte mit seinem Fischbeinstab durch die Kirche. Neben dem Chorpult stand der Sarg zwischen 4 Kerzenreihen. Charles wäre am liebsten aufgestanden und hätte sie gelöscht. Dennoch versuchte er, seine Frömmigkeit anzustacheln, sich der Hoffnung hinzugeben auf ein zukünftiges Leben, in dem er sie wieder sah. Er stellte sich vor, sie wäre auf Reisen, weit weg, seit langer Zeit. Doch wenn er dachte, dass sie dort drunten lag und dass alles zu Ende war, dass man sie unter die Erde schaffte, übermannte ihn blinde, unbändige, verzweifelte Wut. Manchmal glaubte er, nichts mehr zu spüren, und er genoss diese Besänftigung seines Schmerzes, schimpfte sich aber zugleich einen elenden Schuft. Man hörte auf den Steinplatten etwas wie das harte Klopfen eines eisenbeschlagenen Stocks, der in regelmäßigem Takt aufschlug. Es kam von ganz hinten und verstummte im Seitenschiff der Kirche. Ein Mann in grober brauner Jacke kniete mühsam nieder. Es war Hippolyte, der Bursche vom Lion d'Or. Er trug sein neues Bein. Einer der Vorsänger ging durch das Mittelschiff für die Kollekte, und nacheinander klingelten die Gros Sous auf dem silbernen Teller. »Machen Sie schneller, ich kann nicht mehr«, rief Bovary, zornig ein 5-Franc-Stück hinwerfend. Der Kirchenmann dankte mit einer langen Verbeugung. Man sang, man kniete nieder, man erhob sich. Es nahm kein Ende. Ihm kam in den Sinn, dass sie einmal während der ersten Zeit gemeinsam zur Messe gegangen waren, und sie hatten sich auf die andere Seite gesetzt, rechts an der Mauer. Die Glocke läutete wieder, laut wurden Stühle gerückt, die Träger schoben ihre 3 Stangen unter den Sarg, und man verließ die Kirche. Justin erschien im Eingang der Apotheke, er machte rasch wieder kehrt, bleich, taumelnd. Leute standen an den Fenstern, beobachteten den Leichenzug. Charles, vorneweg, straffte den Rücken. Er trug eine tapfere Miene zur Schau und grüßte mit einem Nicken all jene, die aus den Gassen und Türen kamen, um sich der Menge anzuschließen. Die sechs Männer, drei auf jeder Seite, marschierten langsam im Gleichschritt und keuchten ein wenig. Die Priester, die Vorsänger und die beiden Chorknaben beteten das De Profundis und ihre Stimmen wehten über das Land, an- und abschwellend in sanften Wogen. Manchmal verschwanden sie auf dem gewundenen Pfad. Aber das große silberne Kreuz ragte immer hervor zwischen den Bäumen. Die Frauen folgten, in schwarzen Umhängen mit hochgezogener Kapuze. Sie hielten eine dicke, brennende Kerze in der Hand und Charles fühlte, wie ihm die Sinne schwanden bei dieser ständigen Wiederholung von Gebeten und Lichtern im süßlichen Nebel von Wachs und Soutanen. Ein frischer Wind blies, Roggen und Raps grünten, Tautropfen zitterten am Wegrand auf Dornenhecken. Allerlei fröhliche Klänge erfüllten den Horizont, das Klappern eines Karrens, der fernab im Geleise dahinfuhr, das Krähen eines Hahns, das sich wiederholte, oder das Getrappel eines Fohlens, das man unter Apfelbäumen fortgaloppieren sah. Der klare Himmel war gefleckt mit rosafarbenen Wolken, bläuliche Rauchschwaden sanken auf die von Iris umstandenen Häuschen. Charles erkannte im Vorübergehen jeden einzelnen Hof. Er erinnerte sich an manchen Morgen wie diesen, wenn er nach dem Besuch bei einem Kranken hinaustrat und wieder heimkehrte zu ihr. Das schwarze Tuch, übersät mit weißen Tränen, hob sich von Zeit zu Zeit und enthüllte den Sarg. Die erschöpften Träger wurden langsamer und die Kiste bewegte sich ruckweise voran wie eine Schaluppe, die auf und nieder stampft bei jeder Welle. Man war am Ziel. Die Männer schritten weiter bis zu einer Stelle im Gras, wo die Grube ausgehoben war. Man stellte sich ringsum. Und während der Priester sprach, rieselte die am Rand aufgeworfene rote Erde in den Ecken hinunter, geräuschlos, unaufhaltsam. Dann, als die vier Seile zurechtgelegt waren, schob man die Kiste darauf. Er sah sie hinabgleiten. Sie glitt immer tiefer. Endlich hörte man ein Rumpeln, die Seile kamen knarrend wieder hoch. Nun ergriff Monsieur Bournisien den Spaten, den ihm Lestiboudois reichte, mit der linken Hand. Während er mit der rechten zugleich Wasser sprengte, schleuderte er kraftvoll eine Schaufel Erde hinab. Und das Holz des Sarges, auf den die Steine schlugen, ächzte mit jenem schaurigen Geräusch, das in uns dröhnt als Widerhall der Ewigkeit. Der Geistliche übergab den Weihwedel an seinen Nachbarn. Es war Monsieur Homais. Er schüttelte ihn würdevoll, reichte ihn alsdann Charles, der bis zu den Knien in die Erde sackte und diese »Adieu« rufend mit beiden Händen hinunterwarf. Er sandte ihr Küsse. Er kroch bis zur Grube, um mit ihr zu versinken. Man brachte ihn weg. Und er beruhigte sich bald, denn vielleicht empfand er, wie alle anderen auch, die vage Zufriedenheit, dass es überstanden war.